mag sie ihr Leben und wie jede Generation kann sie die nächste nicht verstehen. Zu kleinkariert, konform und furchtbar bequem. Ein bisschen mehr Wahnsinn würde ihnen gut stehen. Man hört wieder Schlager, ihr ist es ein Graus. Schaut nach der Renaissance ihres Elternhaus aus. Sie schaut sie sich an, alle das gleiche Profil. Wie geleckt, doch sagen sie ihr nicht viel. Emmeline, Emmeline, Emmeline, Emmeline, Emmeline Althaus kennt sich nicht mehr aus. Emmeline Althaus, Emmeline, altes Haus. Altes, altes, altes, altes, altes, altes, altes, altes. Ihre jungen Azubis kann sie nicht verstehen. Reden nur von Geld und Autofelgen. Ansonsten halb bei der Arbeit, halb im Datenstrom. Zwei davon haben den Job heute verloren. Doch alles in allem mag sie ihr Leben. Nur kann die jetzige Jugend sie nicht bewegen. So legt sie sich da für mehrere Jahre schlafen. Ist schon gespannt, was die Nächsten so machen. Emmeline Althaus ruht sich erstmal aus. Emmeline Althaus, Emmeline altes Haus. Warum starren alle nur noch nach? Unten auf den Straßen, in den Bahnen schauen sie nur nach. Schon sie, haben sie was verloren? Emmeline, Emmeline, Emmeline, Emmeline, Emmeline Althaus kennt sich nicht mehr aus.